Aufgabe 9. Verehrte Fluggäste, Lufthansa Flug 2402 nach Berlin ist nun fertig zum Einsteigen. Bitte halten Sie Ihre Bordkarten bereit. Alle Passagiere werden nach Zonen aufgerufen. Achten Sie bitte auf Ihre Zone. Sie finden sie auf Ihrer Bordkarte. Wir beginnen mit den Passagieren der Zone 5, das sind die Sitzreihen 30 bis 48. Passagiere der ersten Klasse und Passagiere mit kleinen Kindern dürfen zuerst einsteigen.